Am 25. Februar 1815 kehrte die Pharao von einer Reise zurück, die sie über Triest und Neapel bis ins türkische Smyrna, das heutige Izmir, geführt hatte. Wie es seinerzeit bei derlei Anlässen üblich war, liefen etliche Menschen am Hafen zusammen, um das Schiff und seine Besatzung zu begrüßen. Doch als der Dreimaster bedächtig durch die enge Hafeneinfahrt glitt, da schien es den Schaulustigen schon von Ferne, als läge ein dunkler Schatten von Kummer und Trauer über dem Schiff. Kein Willkommensruf kam von Bord. Kein Matrose schwenkte heilfroh über die glückliche Heimkehr übermütig die Mütze. Ernst und in sich gekehrt verrichteten die Männer ihre Arbeit. Und anstelle des alten, erfahrenen Kapitäns stand der noch sehr junge erste Offizier auf der Brücke und gab die Befehle. Jeder Bewohner von Marseille ist bestens vertraut mit dem Pulsschlag einer Hafenstadt. Und noch ehe Monsieur Morel, der Besitzer der Pharao, an Bord ging, ahnten die Schaulustigen am Ufer bereits, dass diesem Schiff ein großes Unglück widerfahren sein musste. Edmond, wie schön, dich heil und gesund wiederzusehen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass diese Reise ein Erfolg war für uns. Wo steckt eigentlich Kapitän Leclerc? Ach, Monsieur Morel, erfolgreich war die Reise schon, aber leider nur in geschäftlicher Hinsicht. Und keinesfalls für den Kapitän. Er starb, bald nachdem wir Neapel verlassen hatten, an einer Hirnhautentzündung. Aber das ist ja furchtbar. Der arme Leclerc. Und seit Neapel hast du das Kommando übernommen auf der Pharao, Edmond? Ich hielt es für meine Pflicht. Und ich habe ihn dabei nach bestem Wissen unterstützt. Und ihm, naja, wo es nötig war, ein wenig auf die Finger geschaut. Nicht wahr, Edmond? Ja, sicher, Danglars, sicher. Aber ein Seemann, der in so jungen Jahren ein Schiff derart sicher zu führen weiß, das ist schon erstaunlich. Höchst erstaunlich. Und damit hatte der Schiffseigner und Kaufmann zweifellos recht. Gerade mal 19 war Edmond Dantès und dennoch hatte er, in seiner Eigenschaft als erster Offizier, nicht eine Sekunde gezögert, nach dem plötzlichen Tod des Kapitäns das Kommando zu übernehmen. Und überdies schien auch die Mannschaft mit seiner Leistung zufrieden. Die Männer behandelten den jungen Dantès freundlich, aber mit durchaus spürbarem Respekt. Dies war auch Danglars, dem ehrgeizigen Zahlmeister an Bord der Pharao, durchaus nicht entgangen. Als Seemann mag der junge Edmond ja erstaunlich erfahren sein, Monsieur Morel, aber was Zeitplan und Reiseroute angeht, wird er sicherlich noch eine ganze Menge lernen müssen. Wie darf ich das verstehen, Monsieur Danglars? An mir lag es jedenfalls nicht, dass wir den Umweg über die Insel Elba genommen haben. Und die anderthalb Tage, die wir dort vor Anker lagen, gehen letztendlich doch wohl zu Ihren Lasten, Monsieur. Auch wenn er sich bei dieser Anschuldigung spürbar von Neid und Arglist leiten ließ, in der Sache hatte Danglars zweifellos recht. Wie selbst der brave Kaufmann Morel zugeben musste. Im Gespräch mit dem jungen Edmond klärte sich die Sache aber sehr schnell auf. Auf dem Sterbebett hatte Kapitän Leclerc als letzten Wunsch geäußert, dass Edmond an seiner Stadt einen dringenden Brief auf die Insel Elba brächte. Und selbstverständlich hatte ihm sein junger Nachfolger diese letzte Bitte erfüllt. Mehr noch, er hatte auf Elba ein weiteres Schreiben erhalten, dass er nun anstelle des verstorbenen Kapitäns, sobald die Pharao entladen sei, nach Paris zu bringen gedachte. Allerdings wollte er zuvor noch Mercedes, seine Verlobte, begrüßen. Als Edmond Dantès kurz darauf seine geliebte Mercedes in die Arme schloss, schien ihm das Paradies auf Erden so nahe wie niemals zuvor. Auf der nächsten Reise der Pharao würde er als Nachfolger des verstorbenen Leclerc wiederum auf der Brücke stehen. Denn soeben hatte ihn Monsieur Morel zum Kapitän ernannt. Er würde ein gutes und geregeltes Auskommen haben, womit der so heiß ersehnten Hochzeit mit dem innig geliebten Mädchen plötzlich nichts mehr im Wege stand. Gleich am folgenden Tag würden beide den Termin für die Hochzeitsfeier bekannt geben. Dann die kurze Reise nach Paris und dann, wie hätte der arme Edmond Dantès in diesem glücklichen Moment ahnen sollen, dass er weder Mercedes heiraten, noch jemals ein Schiff des Hauses Morel als Kapitän führen würde. Ehrgeiz und Missgunst, sie sind bisweilen gar boshafte Berater. Und wie jeder arglose junge Mensch, der treuherzig, fleißig und ehrlich dem Glück ein sonniges Lächeln abbringt, so hatte auch Edmond Neider und Feinde, die sich feige hinter der Maske gönnerhafter Loyalität verbargen. Danglars, den Zahlmeister an Bord der Pharao, haben wir ja bereits kennengelernt. Und dann war da noch Ferdinand Mondego, der, obwohl ihr Cousin, gleichfalls unsterblich in die schöne Mercedes verliebt war. Und der es einfach nicht ertrug, dass die Angebetete dem jungen Edmond von ganzem Herzen und mit unverbrüchlicher Treue zugetan war. Danglars war es, der die gemeine Intrige ersann. Und bald werden wir noch einen dritten, ebenfalls äußerst ehrgeizigen jungen Mann kennenlernen, der dem heimtückischen Plan der beiden letztendlich erst zum Erfolg verhalf. Und der damit dem Leben des braven Edmond Dantès ein schlimmes Ende setzte. Am folgenden Tag hatte Edmond alle Freunde und Bekannte ins Haus seines Vaters eingeladen, um sie, gemeinsam mit der überglücklichen Braut, bei einem Aperitif über die bevorstehende Hochzeit in Kenntnis zu setzen. Für den Nachmittag war die Abreise nach Paris geplant, wo Edmond, wie versprochen, den auf Elba empfangenen Brief persönlich seinem Empfänger überbringen wollte. Aber dazu kam es nicht mehr. Mitten in die kleine Feier hinein platzte eine Garde des Königs, die Edmond verhaftete und ihn unverzüglich an Monsieur de Villefort, den stellvertretenden Prokurator des Königs, zum Verhör überstellte. Auch Monsieur de Villefort hatte an jenem 26. Februar 1815 allen Grund zur Freude. Eben noch hatte er in erlesener Gesellschaft auf seine Verlobung mit der Tochter des bei Hofe hochgeachteten Marquis de Saint-Méran angestoßen. Und schon bald würde er vor den Traualtar treten. Mit einer Frau, die er zwar nicht liebte, deren Familie ihm aber von erheblichem Nutzen für seine weitere Karriere sein würde. Eigentlich war Villefort ganz froh darüber, die steife Feier für eine Weile verlassen zu können. Und wer weiß, womöglich verschaffte ihm dieser Fall von Verrat an König und Vaterland die Gelegenheit, sich ein weiteres Mal als Staatsanwalt auszuzeichnen. König Ludwig XVIII. War erst ein gutes halbes Jahr zuvor, im Juni 1814, Herrscher über Frankreich geworden und hatte damit die Nachfolge des gestürzten Kaisers Napoleon angetreten, der auf die Insel Elba verbannt worden war. Noch war die Macht des Königs nicht gefestigt. Noch fürchteten Ludwig XVIII. Und seine engsten Berater, zu denen sich seit kurzem auch Villefort zählen durfte, den langen Arm Napoleon Bonapartes und dessen mögliche Rückkehr aus dem Exil. Und dies nicht ganz zu Unrecht, wie sich nur wenige Tage später herausstellen sollte. Im Gespräch mit dem Verdächtigen wurde Monsieur de Villefort jedoch sehr schnell klar, dass Edmond Dantès zwar arglos, gutmütig und naiv, aber keinesfalls ein Anhänger Napoleons oder gar ein Vaterlandsverräter war. Anonyme Neider hatten eine armselige und allzu durchsichtige Intrige gesponnen, als sie den jungen Seemann des Landesverrats bezichtigt und dafür einen absolut belanglosen Brief, den Edmond von Elba nach Paris überstellen sollte, als Beweisstück benannt hatten. Schon war Villefort im Begriff, den Fall zu den Akten zu legen. Schon hatte er dem armen Edmond die baldige Freilassung in Aussicht gestellt. Da fiel sein mäßig interessierter Blick auf den Namen, der über der Adresse stand. Und ohne dass Edmond etwas davon geahnt hätte, wendete sich genau in diesem Moment sein Schicksal. Und statt, wie so sehnlich erhofft, in den Armen der geliebten Mercedes, landete Edmond Dantès ohne weiteres Verhör und ohne Verhandlung im finstersten Kerker des Landes, wo er nach Jahren der Einsamkeit und Entbehrung, vergessen von aller Welt, letztlich den Tod finden sollte. Das Château d'If war das sicherste Gefängnis, das Frankreich in jenen Tagen zu bieten hatte. Eine unüberwindbare Festung auf einem unwirtlichen Felsen, der sich nicht weit vor der Küste Marseilles einsam und drohend aus dem Meer erhob. Dorthin hatte man Edmond gebracht und dort sperrte man ihn ein. Ich verlange, auf der Stelle den Direktor zu sprechen. Ach, ist klar, Mann. Und ich verlange, dass dieses Jahr Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen sollen. Aber hier liegt ein Irrtum vor. Glauben Sie mir, ich bin unschuldig. Das sagt doch Monsieur Villefort. Vor ein paar Stunden noch hat er mir in die Hand versprochen, dass ich bald frei sein werde. Na klar, Mann. Alle, die hierher kommen, sind unschuldig. Ich bin unschuldig, kapiert? Und nun schaffen Sie den Direktor her, aber plötzlich, oder? Hey, reck dich ab, Mann. Und stell bloß den Stuhl wieder hin. Oder ich werde dir dein nutzloses Hirn aus dem Kopf prügeln. Alphonse, fass mal eben mit an. Wir haben hier einen, der unbedingt runter in die Abteilung für die Bekloppten will. 7 Jahre, 7 lange Jahre fristete Edmond in den Kerkern des Château d'If ein trauriges und menschenunwürdiges Dasein. Gefangen wie ein Tier in einem viel zu engen Käfig, ahnungslos, was wohl das schreckliche Verbrechen gewesen sein mochte, dessen er fälschlich beschuldigt worden war und dem er diese harte und ungerechte Strafe zu verdanken hatte. In diesen 7 Jahren bekam Edmond keinen Menschen zu Gesicht, abgesehen vom mürrischen und wortkargen Kerkermeister, der ihm einmal am Tag das Essen durch eine kleine Klappe in der Zellentür schob. Nach diesen 7 Jahren jedoch kehrte wenigstens eine leise Hoffnung zurück. Mit einem ebenso leisen Scharren, das Edmond eines Nachts im Boden direkt unter seinem armseligen Lager vernahm. Fortan verbrachte Edmond seine Nächte damit, unterhalb einer der losen Bodenplatten fleißig zu graben. Und endlich, etliche Wochen später, krabbelte aus diesem engen Loch ein alter, verwahrloster Mann heraus. Und Edmond wusste sein Glück kaum zu fassen, als er diesen Schicksalsgefährten wortlos in die Arme schloss. Der Abbé Faria war ein gottesfürchtiger und überaus belesener Mann. Lange vor Edmond, gleich zu Beginn der Herrschaft Napoleons und auf dessen persönliche Veranlassung hin, war der Abbé aufgrund einiger philosophischer und politischer Schriften verhaftet und ebenfalls ohne Prozess aufs Château d'If verbannt worden. Im Grunde war das Zusammentreffen zwischen ihm und Edmond die Folge eines höchst bedauerlichen Missgeschicks, denn bei der Planung seiner Flucht hatte sich der Abbé Faria in der Richtung vertan und war daher nach etlichen Jahren der Schinderei, in denen er Nacht für Nacht verbissen einen engen Tunnel durch den Fels geschabt hatte, anstatt in der Freiheit, in Edmonds Zelle gelandet. Wer hätte es dem armen Edmond verdenken mögen, dass er über diesen schicksalhaften Irrtum Farias mehr als glücklich war? Endlich war er, der unschuldig hinter diesen Mauern saß, nicht länger einsam und allein. Endlich hatte er einen Gefährten, der nicht nur ein geduldiger Zuhörer seiner Schilderungen des erlittenen Unrechts war, sondern der ihm darüber hinaus in den nun folgenden Jahren auch die ganze Vielfalt seines Wissens vermittelte, das er sich im Laufe eines langen Lebens angeeignet hatte. Der Abbé weihte Edmond nicht nur in seine umfangreichen Kenntnisse über die Wissenschaften der Mathematik, der Astronomie, der Heilkunde und der Philosophie ein, er lehrte ihn auch alle Sprachen, die er selbst hervorragend beherrschte und sprach, unter anderem Englisch, Italienisch, Arabisch und Türkisch. Und letztendlich war es auch der Abbé, der seinem Gefährten die Hintergründe jener bösen Intrige offenbarte, die zu Edmonds Verhaftung geführt hatte. Ich verstehe, dass es Danglars gewesen sein muss, der den anonymen Brief verfasste, mit dem ich auf so üble Weise verleumdet worden bin. Weil er es dir nicht gegönnt hat, dass du der Kapitän auf der Pharao werden solltest, genau. Und dass der eifersüchtige Ferdinand an dieser Intrige beteiligt war, leuchtet mir ebenfalls ein. Sein Motiv wird wohl die unerwiderte Liebe zu Mercedes gewesen sein. Ich persönlich kenne mich in derlei Dingen leider nicht allzu gut aus. Himmel! Ich habe den Kerl erst am Tag meiner Rückkehr kennengelernt. Nachdem er zuvor offenbar schon monatelang vergeblich um Mercedes geworben hatte. So wie du Danglars beschreibst, ist er zwar hinterhältig, aber er ist ein Feigling. Folglich hat er den Brief geschrieben, aber sicher nicht selbst überbracht. Und den Gesetzen der Logik gehorchend, ist für mich in diesem Punkt Ferdinand der aussichtsreichste Kandidat. Ich weiß noch genau, wie die beiden mit Caderousse in der Schenke saßen, während ich mit Mercedes auf den Klippen spazieren ging. Dennoch, Abbé, der größte und gemeinste Schuft ist und bleibt für mich dieser verruchte Villefort. Villefort hat versucht, seinen Vater zu schützen und die eigene Ehre zu retten und sich bei der Wahl seiner Mittel sicher als ausgesprochen unfein und skrupellos erwiesen. Dennoch leuchtet mir sein Motiv am ehesten ein. Villefort will mich in diesem elenden Verlies bei lebendigem Leib verfaulen lassen. Dabei hätte ich doch nie auch nur ein einziges Wort über den Empfänger des Briefes von Elba verloren. Ich wusste ja bis vor kurzem nicht mal, dass dieser Monsieur Nortier mit Villefort verwandt, geschweige denn, dass er sein Vater ist. Ach, Edmond, begreif doch endlich, dass gesellschaftliche Macht sich auf Misstrauen gründet und dass es dem Mächtigen daher als völlig abwegig erscheint, sich diese ausgerechnet durch einen Akt des Vertrauens zu sichern. Wie sich später herausstellen sollte, war der Abbé mit seinem scharfen Verstand auf die absolut richtige Lösung gestoßen. Der missgünstige Danglars hatte Edmond in einem anonymen Brief des Vaterlandsverrats bezichtigt. Der eifersüchtige Ferdinand hatte den Brief überbracht. Dass diese Verleumdungen jeglicher Grundlage entbehrten, hatte Villefort sehr schnell erkannt. Doch dann war sein Blick auf die Adresse gefallen. Und auf seine Bitte hin hatte Edmond den Namen des Empfängers sogar wiederholt. Monsieur Nortier. Und eben dieser Nortier, ja, der war ein glühender Verehrer des verbannten Napoleon, wie Villefort nur allzu gut wusste, denn Monsieur Nortier war sein Vater. In eben jener Sekunde der Erkenntnis war der ehrgeizige Staatsanwalt de Villefort, erst kurz zuvor in den Adelsstand für seine Verdienste als stellvertretender Prokurator des Königs erhoben, einer folgenschweren Eingebung gefolgt. Was half die prächtigste Hochzeit mit einer Dame aus dem geachteten Hause des Saint-Meran, wenn der eigene Vater der Verstrickung in eine bonapartistische Verschwörung zum Sturz des Königs überführt werden konnte? Nichts. Folglich musste dieser bedauernswerte Seemann aus dem Verkehr gezogen werden. Und nachdem sich Villefort vergewissert hatte, dass Edmond der Einzige war, der den Empfänger des verhängnisvollen Briefes kannte, hatte er ihn in die Kerker des Château d'If verbannt. Aber bis sich diese Vermutung bewahrheiten sollte, vergingen abermals etliche Jahre, die sich für Edmond allerdings weitaus erfreulicher gestalteten als die vorangegangenen Kerkerjahre in vollkommener Einsamkeit. Mit Abbé Faria machte er sich daran, einen neuen Tunnel zu graben, der sie beide hoffentlich irgendwann in die Freiheit führen würde. Und somit hatten sie ein gemeinsames Ziel. Des Weiteren waren da die täglichen Unterrichtsstunden. Und überdies erwies sich der Abbé Faria als ein ausgezeichneter Erzähler, der die Erlebnisse und Erfahrungen des eigenen Lebens in wunderbare kleine Geschichten zu kleiden verstand. Besonders abenteuerlich fand Edmond die Geschichte eines italienischen Adeligen, der dem Abbé als Lohn für dessen unverbrüchliche Treue als sein Privatsekretär angeblich ein ungeheures Vermögen hinterlassen hatte. Unfassbare Mengen an Gold, Silber und Edelsteinen, sorgsam verborgen in einem geheimen Versteck auf der Insel Monte Cristo. Edmond glaubte kein einziges Wort. Die Geschichte aber hörte er immer wieder sehr gern. So vergingen wiederum etliche Jahre, bis eines Tages plötzlich und unerwartet der Abbé vom Schlag getroffen wurde. Noch bevor ein zweiter Schlaganfall seinem Leben ein Ende setzte, übergab Abbé Faria Edmond einen kleinen Zettel, auf dem die genaue Lage des angeblichen Schatzes vermerkt war. Und des Weiteren hatte der kluge Abbé Faria den eigenen Tod klar vor Augen, einen ebenso waghalsigen wie genialen Fluchtplan ersonnen. Kaum hatte der alte Mann den jungen Gefährten in diesen Plan eingeweiht, schloss er für immer die Augen. Und noch in derselben Nacht entkam der Mann, der einmal Edmond Dantès gewesen war, vom Château d'If in die Freiheit. Zeit seines Lebens hatte sich Abbé Faria von seinem scharfen Verstand und der Logik leiten lassen. Und als er das Herannahen des eigenen Todes spürte, hatte er auch diesen Umstand sachlich und ganz selbstverständlich in seine Überlegungen einbezogen. Irgendwann würde irgendwo auf der Insel irgendwer seinen Leichnam bestatten. Was also spräche dagegen, wenn Edmond diesen Umstand zum eigenen Vorteil nutzte? Seiner unsterblichen Seele, da war der Abbé ziemlich sicher, würde es ihm angesichts des jüngsten Gerichts völlig egal sein, was unten auf Erden mit seinem toten Körper geschah. Also begab es sich, dass Edmond, kaum dass die Wärter den toten Abbé in ein Segeltuch eingenäht hatten, die Naht des Tuches wieder aufschlitzte und den Leichnam durch den Tunnel in seine eigene Zelle brachte. Und nur wenig später wurde, anstelle des toten Abbé, Edmond im Leichensack von zwei Wärtern über die steilen Klippen des Château d'If hinab ins Meer geworfen. Mit knapper Not konnte er sich befreien, und während noch der mit einem Gewicht beschwerte Sack zum Meeresboden sank, schwamm er bereits seiner Freiheit entgegen. Der Mann, der einmal Edmond Dantès gewesen war, hatte großes Glück. Der schnelle Segler, dessen Besatzung ihn schon bald aus dem Meer fischte und an Bord nahm, gehörte einem italienischen Schmuggler. Der Mann pflegte schon von Berufs wegen keinen engen Kontakt zu den französischen Behörden und stellte dem Schiffbrüchigen nicht allzu viele Fragen. Im Gegenteil, als eine französische Fregatte den Schmugglern dicht auf den Fersen war, erbot sich Dantès, das Steuer zu übernehmen. Und dank seines Mutes und seines großen Geschicks konnten sie den Verfolgern problemlos entkommen. Fortan war Dantès ein geachteter Mann an Bord. Er gab sich als maltesischer Seemann aus und sicher hätte er auch unter den Schmugglern ein gutes Auskommen gefunden. Aber der Mann, der einmal Edmond Dantès gewesen war, hatte andere Pläne. So wie sich die Gelegenheit dazu bot, würde er der kleinen Insel Monte Cristo einen Besuch abstatten. Denn natürlich wollte er wissen, ob auf der Insel wirklich ein Schatz versteckt war. Gegebenenfalls würde der unverhoffte Reichtum ihm die Umsetzung seiner Pläne erleichtern. Doch auch wenn dieser Schatz nicht existierte. Die Zeit würde kommen, da er an Danglars, Ferdinand und Villefort furchtbare Rache nehmen würde. Nach einigen Monaten wollte es der Zufall, dass der Schmugglerkapitän für die Zusammenkunft mit einem anderen Schleichhändler die unbewohnte Insel Monte Cristo als Treffpunkt vorschlug. Durch eine List gelang es Dantès, allein auf der Insel zurückzubleiben. Die Schmuggler versprachen, ihn in Kürze wieder abzuholen, sobald das Bein, das Dantès sich bei der Jagd nach wilden Ziegen angeblich vertreten hatte, wieder verheilt und voll belastbar war. Und? Was hab ich dir gesagt, Edmond? Dann war die Geschichte also doch wahr. Unglaublich. Allein die Edelsteine müssen ein Vermögen wert sein. Wie ich es dir prophezeit habe. Als mein treuer Gefährte in der Not wirst du fortan steinreich sein. Falls du Wert darauf legst, kannst du schwimmen in deinem Geld. Schade, dass ich nicht mehr dabei sein darf. Aber wie hättest du sonst entkommen sollen? Abbé Faria, ich danke Ihnen. Von ganzem Herzen. Möge der Herr es gut mit Ihnen meinen. Dort oben im Himmel. In einem hoffentlich besseren Leben. Der Herr wäre sicher auch dir umso wohler gesonnen, wenn du deinen Reichtum klug und weise verwenden würdest. Und bei Ihrer unsterblichen Seele, Abbé Faria, gelobe ich, ich werde nicht eher ruhen, als bis die Getreuen belohnt und die Verräter bestraft sind. Edmond! Wenig später kehrten die Schmuggler, wie versprochen, zur Insel Monte Cristo zurück. Doch bereits in Genua ging der geheimnisvolle maltesische Steuermann von Bord. Und nie wieder hat einer der Schleichhändler etwas von ihm gehört. Vierzehn Jahre seines Lebens hatte Edmond Dantès hinter den Mauern des Château d'If verbracht. Mit 19 war er eingekerkert worden und erst im Alter von 33 Jahren gelang ihm die Flucht. Den zuständigen Behörden war diese Flucht entsetzlich peinlich. Galt doch das Château d'If als das sicherste Gefängnis seiner Zeit. Aber da es sich bei Edmond Dantès um einen jener vergessenen politischen Häftlinge gehandelt hatte, nach denen ohnehin schon längst niemand mehr fragte, und da weder seine Leiche an Land geschwemmt, noch der lebendige Dantès am Strand oder in einem der nahegelegenen Häfen aufgetaucht war, beschlossen die Beamten, den Fall still und leise zu den Akten zu legen. Edmond Dantès galt seither offiziell als tot. Ertrunken. Bei einem Fluchtversuch, direkt vor den Klippen des Château d'If. Im Sommer des Jahres 1829 besuchte ein gewisser Lord Wilmore die Stadt Marseille, um im Auftrag des ehrwürdigen englischen Handelshauses Thompson & French eine äußerst delikate Angelegenheit zu klären. Sein Weg führte ihn direkt in die Geschäftsräume des Hauses Morel und Sohn. Denn der brave Monsieur Morel, seines Zeichens ein alteingesessener und durchaus ehrbarer Kaufmann in Marseille und, wie wir uns erinnern, der Besitzer der Pharao, war finanziell schwer angeschlagen. In politisch unruhigen Zeiten hatte er keine allzu glückliche Hand gehabt und durch hohe Investitionen in die falschen Projekte eine Menge Geld verloren. Und nun stand der arme Mann unmittelbar vor dem Bankrott. Wie ich meinen Unterlagen entnehme, betragen Ihre Verbindlichkeiten dem Hause Thompson & French gegenüber knapp 300.000 Francs, Monsieur Morel. Wird es Ihnen denn möglich sein, diese Schuld pünktlich zu begleichen? Um ehrlich zu sein, meine letzten Hoffnungen ruhen auf der glücklichen Rückkehr der Pharao. Aber zu meinem Kummer sind Schiff und Ladung seit mehr als 2 Wochen überfällig. Das bedeutet also, Sie brauchen einen Aufschub, Monsieur Morel? 2 Monate vielleicht? Ja, die könnten sehr hilfreich sein und würden mir womöglich die Ehre wie auch das Leben retten. Ich werde Ihnen im Namen des Hauses Thompson & French von heute an 3 Monate gewähren. Das bedeutet demnach, am 5. September um Punkt 11 Uhr werden Sie Ihre Schuld auf Heller und Pfennig begleichen. Guten Tag, Monsieur Morel. Es sah wahrhaftig nicht rosig aus um die Zukunft des braven Monsieur Morel. Dabei war er der Einzige gewesen, der, ohne Rücksicht auf das eigene Ansehen, zäh und geduldig für die Freiheit von Edmond Dantès gekämpft hatte. Bittschrift um Bittschrift hatte er eingereicht. Selbst nach Paris war er gereist, um eine Audienz beim Prokurator des Königs zu erhalten. Allein alle Mühe war vergeblich gewesen. Und es hatte sich für seinen Ruf als nicht eben förderlich erwiesen, dass er sich so vehement für das Schicksal eines überführten Vaterlandsverräters eingesetzt hatte. Manches gute Geschäft war später, aus genau diesem Grund, ohne ihn abgewickelt worden. Dennoch hatte Monsieur Morel stets zu Edmond gehalten. Und auch dessen kranken alten Vater hatte er, selbst als die Geschäfte immer schlechter und schlechter liefen, nach besten Kräften und so gut es irgend ging unterstützt. Bis der alte Dantès irgendwann verstorben war. Der Gram um den verlorenen Sohn und der Hunger hatten ihn dahin gerafft. Wie aber war es in jenen 14 Jahren, die Edmond Dantès hinter den festen Mauern des Château d'If verbrachte, den übrigen Hauptpersonen in unserer Geschichte ergangen? Um es vorwegzunehmen, alle jene, die an der bösen Intrige beteiligt gewesen waren, hatten erfolgreich Karriere gemacht. Danglars hatte vom schlechten Gewissen geplagt, alsbald den Dienst als Zahlmeister im Hause Morel quittiert. In einem spanischen Bankhaus war er zum ersten Kontoristen aufgestiegen. Und durch geschickte Spekulationen hatte er in kürzester Zeit ein beachtliches Vermögen angehäuft. Mittlerweile war er nach Paris zurückgekehrt, wo er sein eigenes Bankhaus gegründet hatte. Vom König als Baron de Danglars in den Adelsstand erhoben, zählte er nun zu den reichsten Männern des Landes. Ferdinand Montego hatte kein schlechtes Gewissen geplagt. Er war in die Armee eingetreten, wo er mit viel Glück und Geschick sowie den richtigen Verbindungen alsbald in den Rang eines Oberst aufgestiegen war. und als Oberst Mondego wiederum war er aufgrund seiner militärischen Verdienste vom König geadelt sowie Mitglied der Ehrenlegion geworden. Der Comte Ferdinand de Morcerf hatte später als militärischer Berater vom verbündeten Frankreich entsandt, den griechischen Ali Pascha im Kampf gegen die feindlichen Türken unterstützt. Seit seiner Rückkehr von dieser Mission gehörte er als Abgeordneter dem Parlament an und zudem betrieb er das größte und eleganteste Hotel in Paris. Auch der stellvertretende Staatsanwalt de Villefort hatte sein großes Ziel letztendlich erreicht. Der König hatte ihn zum Prokurator ernannt, wenngleich die Karriere vorübergehend ein wenig in Stocken geraten war. Denn schon kurz nach Edmonds Verhaftung, am 1. März 1815, war Napoleon Bonaparte aus der Verbannung zurückgekehrt und von jenen Truppen, die ihn eigentlich hätten aufhalten sollen, erneut zum Herrscher über Frankreich gemacht worden. Angesichts dieser veränderten Lage hatte der gewiefte Stratege Villefort zunächst die geplante Hochzeit verschoben. Eine de Saint-Méran zu heiraten wäre unter Napoleon wahrscheinlich kein kluger Schachzug gewesen und sich alsdann auf seinen Landsitz zurückgezogen. Dort schützte ihn, den Vertrauten des Königs, der Einfluss des Vaters, Monsieur Nortiers, der seinerseits, wie wir ja bereits wissen, ein glühender Verehrer Napoleons war. Als nach nur 100 Tagen mit der verlorenen Schlacht bei Waterloo die Herrschaft Napoleon Bonapartes erneut und diesmal endgültig beendet war, hatte sich Monsieur de Villefort als getreuer Gefolgsmann Ludwig des 18. eilig nach Paris begeben, wo er vom König postwendend zum Prokurator ernannt worden war. Ein Amt mit einer ungeheuren Machtfülle. Selbstverständlich hatte er unverzüglich sein Eheversprechen eingelöst und die Tochter des Marquis de Saint-Méran zur Frau genommen. Und Mercedes? Sie hatte wie dessen armer Papa verzweifelt um den geliebten Edmond getrauert. Überdies hatte es sie geschmerzt, dass Ferdinand in die Armee eingetreten war. Verlor sie doch damit noch den letzten Vertrauten und vermeintlichen Freund. Den schmerzlichen Verlust Edmonds indes konnte sie nie überwinden. Doch hatte sie, als Jahre später der Generalleutnant Ferdinand de Morcerf um ihre Hand anhielt, nach einigem Zögern eingewilligt und war an seiner Seite nach Paris gegangen. Edmond Dantès galt da schon lange als tot. Und auch sein armer Vater war bereits verstorben. Selbst der brave Monsieur Morel hatte zu jener Zeit alle Hoffnungen und alle Bemühungen längst aufgegeben. Eben jener Monsieur Morel, der nun binnen 3 Monaten 300.000 Francs auftreiben musste, wollte er dem drohenden Bankrott entgehen. Es ist nun mal, wie es ist, mein Sohn. Die Pharao ist verloren. Und heute haben wir den 5. September. Bald ist es 11 Uhr und dann wird Lord Wilmore erscheinen, um 287.500 Francs von mir einzufordern. Also, geh jetzt, Junge, bitte. Lass mich in diesen letzten Minuten allein. Monsieur Morel, ich habe dieses Päckchen hier für Sie abzugeben. Ein Päckchen? Vielen Dank, junger Mann. Und von wem, wenn ich fragen darf? Vater! Vater! Die Leute draußen auf der Straße sagen, dass die Pharao eben in den Hafen einläuft. Aber das ist unmöglich. Die Pharao ist vor Bordeaux gesunken und diese Nachricht kam aus verlässlicher Quelle. Die Pharao! Es ist ein Wunder! Die Pharao ist zurück! Schnell zum Hafen, Leute! Die Pharao läuft ein! Hoch lebe das Handelshaus Morel und Sohn! Die Pharao ist nicht gesunken! Sie läuft gerade in den Hafen ein! Es bleibt noch hinzuzufügen, dass die Nachricht über den Untergang der Pharao durchaus einer verlässlichen Quelle entstammte. In der Tat war das Schiff vor Bordeaux gesunken und nur die Besatzung konnte von einem Frachter gerettet werden. Allerdings war unmittelbar nach diesem Unglück von einem unbekannten Gönner ein baugleiches Schiff in Auftrag gegeben worden, das nach seiner Fertigstellung wiederum auf den Namen Pharao getauft, bis in den letzten Winkel mit einer äußerst wertvollen Fracht beladen und an die Besatzung der alten, der gesunkenen Pharao übergeben worden war. Das Päckchen übrigens, das Morell zeitgleich mit der glücklichen Nachricht erhalten hatte, enthielt eine alte, zerschlissene Geldbörse. Und Morell glaubte später sich zu erinnern, dass er in einer ganz ähnlichen Börse dem verstorbenen Vater Edmonds alle Ersparnisse überbracht hatte, die er seinerzeit hatte entbehren können. Diese Geldbörse wiederum enthielt drei Dinge: eine Quittung, einen Zettel und einen Edelstein. Die Quittung belegte, dass sämtliche Schulden des Hauses Morell und Sohn beglichen waren. Und auf dem Zettel, in den der taubeneigroße Diamant gewickelt war, standen drei Worte: Mitgift für Julie. Monsieur Morell hat nie erfahren, wer der unbekannte Wohltäter war, der seine Schulden beglich und der mit dem vollbeladenen Dreimaster den Grundstein für den künftigen Wohlstand seiner Familie sorgte. Abseits der jubelnden Menge, die Morell an jenem 5. September des Jahres 1829 im Hafen von Marseille begeistert hochleben ließ, stand still und unbemerkt ein hochgewachsener Mann, der das Treiben offenbar freundlich und aufmerksam verfolgte. Hätte er nicht diesen dichten schwarzen Vollbart getragen, man hätte ihn für den älteren Bruder von Edmond Dantès halten mögen. Und eine gewisse Ähnlichkeit mit dem vornehmen Lord Wilmore wäre ebenfalls unverkennbar gewesen. Das wohlwollende Lächeln jedoch war verschwunden, als dieser Mann wenig später an Deck einer vornehmen Yacht den Hafen von Marseille verließ. Nun schien sein Gesicht wie in Stein gemeißelt. Der Blick war von einer verächtlichen Eiseskälte erfüllt. Die Getreuen waren belohnt, nun galt es, die Verräter zu strafen. Knapp 9 Jahre später, man schrieb den 21. Mai 1838, da befanden sich alle Bewohner des Pariser Hauses der Familie Morcerf in heller Aufregung. Ein hoher Gast wurde erwartet, denn der Graf von Monte Cristo hatte seinen Besuch zugesagt. Jener Graf war ein offenbar unermesslich reicher Mann. Jahre zuvor hatte er sich in Rom niedergelassen, wo er ein Leben in unvorstellbarem Luxus führte. Überdies fühlten sich Morcerf und seine Frau Mercedes dem Grafen von Monte Cristo besonders verpflichtet. Hatte dieser doch nur wenige Monate zuvor seinen ganzen Einfluss geltend gemacht, um ihren einzigen Sohn Albert aus der Gewalt einer üblen Räuberbande zu befreien, in deren Hände er auf einer Studienreise durch Italien gefallen war. Der Graf von Monte Cristo? Welch eine Ehre! Meine Familie und ich, wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Die Ehre liegt ganz auf meiner Seite. Und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen war es mir eine Ehre und ein Vergnügen, Ihrem Sohn Albert in misslicher Lage behilflich zu sein. Und zum anderen bin ich meinerseits hocherfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich habe fast den Verdacht, dass Sie ein geübter Schmeichler sind, Monsieur. Wenn ich Ihnen nun meine Gemahlin vorstellen darf. Madame? Sie also sind der Graf von Monte Cristo. Alle Welt berichtet nur Gutes über Sie. Ich selbst weiß gar nicht, in Worte zu fassen, wie unendlich dankbar ich Ihnen bin, Monsieur. Nicht mir, sondern einem glücklichen Schicksal sollten Sie danken, Madame. Ich bin entzückt, Sie kennenzulernen. Und nebenbei bemerkt höchst erstaunt, dass mein jugendlicher Freund Albert eine derart junge und schöne Mutter hat. War da für einen kurzen Moment ein Blitz der Erkenntnis, ein Leuchten der Freude in Ihren Augen gewesen? Wenn überhaupt, so hatte dies nur der Graf von Monte Cristo bemerkt. Doch sein Gesicht zeigte keinerlei Regung. Höflich zwar, jedoch kühl und überaus reserviert, ergriff er die ihm von der Dame des Hauses freundlich dargebotene Hand. Thank you. Unterdessen war sich der Baron de Danglars nicht ganz klar darüber, ob er sich über den unerwarteten Besucher nun freuen sollte oder ob es nicht viel vernünftiger sei, ihn zu fürchten. Sicher, der Graf von Monte Cristo war ein durchaus geachteter, ein ehrenwerter und überdies, wie es schien, auch ein steinreicher Mann. Einer, wie ihn sich jeder Bankier als Kunden wünscht. Gelegentlich müsste er Ferdinand de Morcerf unbedingt für diese Empfehlung danken. Aber der unbegrenzte Kredit, den der Graf nun von ihm verlangte, dieser Kredit war zwar abgesichert, durch eine mehrfach beglaubigte Bürgschaft des angesehenen Hauses Thomson & French, keine Frage, aber im Grunde genommen überstieg das nun mal selbst seine Verhältnisse. Ein unbegrenzter Kredit? Wie viele Millionen und Abermillionen würde der Graf von Monte Cristo da von ihm fordern? 10, 20, 100? Die Gazetten überschlugen sich in ihren ehrfürchtigen Berichten über das verschwenderische und luxuriöse Leben des Grafen. Andererseits, solange es ihm möglich wäre, die Forderung des Grafen zu erfüllen, würde er ein recht beachtliches Vermögen bei diesem Geschäft verdienen. Nun, Monsieur, wie also lautet Ihre Antwort? Sie werden verstehen, Monsieur, dass diese Antwort wohl überlegt sein will. Wenn ich wenigstens eine leise Ahnung hätte, welche Summe Sie von mir einzufordern gedenken. Wie Sie diesem Kreditbrief unschwer entnehmen werden, ist die eingetragene Summe unbegrenzt. Aber Ihr Misstrauen trifft mich nicht unvorbereitet. Und daher habe ich mir vorsorglich zwei weitere, ebenfalls unbegrenzte Bürgschaften, sowohl für das Bankhaus von Rothschild als auch für das Bankhaus Lafitte ausstellen lassen. Drei unbegrenzte Kreditbriefe, ausgestellt auf die bedeutendsten Banken des Landes. Aber ich will Ihre Zeit nicht länger unnütz in Anspruch nehmen. Monsieur? Nein, warten Sie, Monsieur. Selbstverständlich gewährt Ihnen meine Bank einen unbegrenzten Kredit. Gar keine Frage. Tatsächlich? Dann sollten wir zunächst eine Summe fürs erste Jahr festlegen. Mir erscheinen 6 Millionen als angemessen. 6 Millionen? Sollte sich diese Summe als zu gering erweisen, werde ich mich natürlich umgehend an Sie wenden. Guten Tag, Monsieur. Einen Moment nur hatte die Maus am herrlichen Käse geschnuppert. Und schon war die Falle zugeschnappt. Wir aber wollen uns nun noch der Familie Villefort zuwenden. Und wiederum treffen wir auf den Grafen von Monte Cristo, der gerade, ebenfalls auf Empfehlung von Ferdinand de Morcerf, dem Hause des königlichen Prokurators, seinen Antrittsbesuch abstattet. Leider war Villefort selbst verhindert. Der Kanzler hatte ihn unerwartet und in einer dringenden Angelegenheit zu sich gerufen. Dafür nahm sich seine noch junge Gemahlin mit freundlichem Interesse des Gastes an. Während des Gespräches bemerkte Madame, dass der Graf von Monte Cristo nicht nur ein äußerst belesener Mann war, sondern dass er überdies über profunde Kenntnisse in der Heilkunde und insbesondere in der Chemie verfügte. Schon bald entwickelte sich zwischen den beiden ein lebhafter Gedankenaustausch, denn auch die Gräfin erwies sich als Expertin auf diesem Gebiet. Vor allem in Bezug auf die Anwendung von Giften und Gegengiften schien sie recht bewandert. Beim Abschied dann erbot sich der Graf, seiner Gastgeberin die Rezeptur eines seltenen Elixiers zu überlassen, das in geringer Dosis ein wunderbares Heilmittel, in höherer Dosis jedoch ein todbringendes Gift sei. Um es vorwegzunehmen, schon bald darauf waren im Hause des königlichen Prokurators in rascher Folge 2 bedauerliche Todesfälle zu beklagen. Zunächst starb der Marquis de Saint-Méran, der Schwiegervater Villeforts, unter ungeklärten Umständen, und nur wenig später verschied auch dessen Gattin, Villeforts Schwiegermutter, gleichfalls sehr plötzlich und sehr überraschend. Der Arzt der Familie, Dr. Avrigny, wusste sich keinen rechten Reim darauf zu machen. Hatten sich doch die Eheleute de Saint-Méran stets einer erstaunlich robusten Gesundheit erfreut. Daher beschloss der Doktor fortan ein besonderes Auge auf Monsieur Nortier zu haben, den Vater Villeforts, einen mittlerweile zwar alten und bettlägerigen, aber durchaus noch rüstigen und vitalen Herrn. Unter der Dienerschaft des Hauses jedoch kursierte fortan das böse Gerücht, in beiden Fällen sei ganz eindeutig Giftmischerei im Spiel gewesen. Thank you. Bevor wir uns nun dem Ende dieser Geschichte nähern, sei noch ein exquisites Abendessen erwähnt, zu dem der Graf von Monte Cristo in sein neu erworbenes Landhaus in Auteuil einlud. Unter den Gästen war eine Vielzahl neuer Bekannter und Freunde, so auch die Eheleute Danglars und Villefort. Madame de Morcerf war leider verhindert gewesen. Daher war ihr Gemahl Ferdinand ohne Begleitung erschienen. Nach dem Essen hatte der Graf einige seiner Gäste zu einem Rundgang durchs Haus eingeladen. Unter ihnen auch Madame Danglars, die sich zunächst ein wenig zierte, und Monsieur Villefort. Besondere Aufmerksamkeit hatte dabei ein Schlafzimmer im ersten Stock erregt, das im Gegensatz zu den anderen Räumen nicht renoviert und in seinem ursprünglichen Zustand belassen worden war. Roter Damast zierte die Wände und füllte das Zimmer mit der abgestandenen Muffigkeit längst vergangener Jahre. Und möglicherweise war es dieser Geruch gewesen, der den Grafen von Monte Cristo zu jener abenteuerlichen Schauergeschichte animiert hatte. Und hier auf dem Bett, ich sehe es vor mir, die junge Frau mit der Frucht ihrer Liebe im schwangeren Leib. Das ist nun aber ein bisschen arg weit hergeholt, Monsieur. Und dort, neben dem Bett, der heimliche Geliebte. Er hält schon alles für seinen grausamen Plan bereit. Und dann die Geburt. Abgeschieden, fern der Welt, von allen unbemerkt. Und der Mann packt das Neugeborene und schnürt ihm die Kehle zu. Also, jetzt gehen Sie aber wirklich zu weit. Die Frau? Was ist mit unserem Kind, Geliebter? Wie geht es ihm? Der Mann? Es tut mir so leid, Liebling. Aber es atmet nicht. Und in einem bereitgehaltenen Karton trägt er es hier. Diese geheime Treppe hinunter? In den Garten hinaus? Kommen Sie nur, Villefort, kommen Sie! Madame? Und sehen Sie nur, genau an der Stelle, wo der kleine Leichnam begraben liegt, ist diese stolze Pappel gewachsen. Ah! Oh! Ich denke, wir sollten uns um Madame de Danglars kümmern, Villefort. Ihr scheint nicht ganz wohl zu sein. An jenem Abend waren sich zwei der anwesenden Gäste absolut sicher. Der Graf von Monte Cristo musste mit dem Teufel im Bunde sein. Denn haargenau so, wie er es beschrieben hatte, so hatte es sich mehr als 20 Jahre zuvor abgespielt, in jenem Schlafzimmer im ersten Stock, in dem Madame Danglars, von aller Welt unbemerkt, einem Sohn das Leben geschenkt hatte. Eine Totgeburt, wie der heimliche Geliebte, Monsieur de Villefort, ihr glaubhaft versichert hatte, nachdem er den kleinen Leichnam im Garten vergraben hatte. Zwei Dinge jedoch wussten beide nicht. Die besagte Pappel im Garten, obwohl majestätisch und ausgewachsen, hatte der Graf 3 Tage zuvor eigens pflanzen lassen. Und das Neugeborene, das sie tot wähnten, es war am Leben geblieben und inzwischen zu einem jungen Mann herangewachsen, zu einem Mann, der Villefort schon sehr bald vor Gericht gegenüberstehen würde. Mag sein, dass es eine Gnade des Schicksals war, dass er in jenem Moment noch nichts davon ahnte. Als erster wurde der Generalleutnant A.D. Ferdinand de Morcerf von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt. Im Parlament ging eine Anzeige ein, die den Abgeordneten de Morcerf des Verrats an einem Verbündeten Frankreichs beschuldigte, namentlich am griechischen Herrscher Ali Pascha, vor, während und nach dessen Niederlage im Krieg gegen die Türken. Morcerf war ein überaus geachteter Mann und jeder im Parlament war, wie der Beschuldigte selbst, überzeugt davon, dass er den Vorwurf mit Leichtigkeit entkräften und seine Unschuld zweifelsfrei beweisen könnte. Bis zu jenem Moment, in dem eine wunderschöne Orientalin am Arm des Grafen von Monte Cristo den Plenarsaal betrat. Die Dame behauptete, sie sei Hede, die Tochter Ali Paschas, Und sie behauptete ferner, Morcerf habe ihren Vater feige an die Türken verraten und sei dafür nach der Schlacht fürstlich belohnt worden. Zudem habe er sie und ihre mittlerweile verstorbene Mutter als Sklaven verkauft. Morcerf behauptete, die Dame niemals zuvor gesehen zu haben, ganz abgesehen davon, dass sie wissentlich die Unwahrheit spreche. Hede konnte eine Geburtsurkunde und einen Taufschein vorweisen, die ihre Herkunft zweifelsfrei bewiesen. Und sie war im Besitz einer Quittung, auf der ein gewisser Monsieur de Morcerf, einem armenischen Sklavenhändler, den Erhalt von 400.000 Francs für den Verkauf zweier adeliger Damen bestätigt hatte. Dem hatte der Abgeordnete Morcerf nichts entgegenzusetzen. Noch im Flur des Parlamentsgebäudes forderte sein Sohn, der empörte Albert de Morcerf, den er einst aus den Fängen einer Räuberbande gerettet hatte, den Grafen von Monte Cristo zum Duell. Und der Graf willigte ohne zu zögern ein. Edmond. Ein längst vergessener Name, der mir nichts mehr bedeutet, Madame. Ist es meinetwegen, dass du uns alle ins Unglück stürzen willst, Edmond? Wie können Sie das nur glauben? Wenn es denn eine gibt, die ich immer geliebt habe und die ich immer lieben werde, dann sind Sie das, Madame. Aber wie sollte ich denn ahnen, dass du noch am Leben bist, Edmond? Glaub mir, ich habe dich nie vergessen. An jedem Tag und zu jeder Stunde habe ich an dich gedacht. Aber dennoch musste ich ohne dich weiterleben. Irgendwie. Wohl wahr, das will ich gern glauben. Aber gab es für dich denn keinen anderen Weg, als deine Jahre ausgerechnet an der Seite des Mannes zu verbringen, der mich, jenen Edmond, der ich einmal war, ins Verderben stürzte? Und dann erzählte er ihr seine Geschichte. Erzählte ihr von all dem Leid, das er im Kerker und in der Vergessenheit erfahren hatte. Und erzählte auch von jenen, die ihm dieses unendliche Leid sehenden Auges zugefügt hatten. Und Mercedes? Sie war fassungslos. Und was noch schlimmer war, so viele Jahre hatte sie diese Begegnung mit brennendem Herzen ersehnt. Und nun endlich stand er vor ihr, ihr Edmond, und war ihr doch so fremd wie ein Mann von einem anderen Stern. Ich werde Albert deine Geschichte erzählen, Edmond. Und ich verspreche, Albert im Duell nicht zu töten, falls er dir diese Geschichte nicht glaubt. Aber bist du dir wirklich sicher, dass Rache der einzige Weg für dich ist, Edmond? Wäre es nicht möglich, dass dir die Rache den Weg in die eigene Zukunft verstellt? Am folgenden Morgen blieb Albert dem Duell fern. Sein Sekundant verlas eine Erklärung, in der er für sein Verhalten gegenüber dem ehrenwerten Grafen von Monte Cristo um Vergebung bat. Noch am selben Tag verließ Albert mit seiner Mutter Paris. Sein Vater, der Generalleutnant AD und Parlamentsabgeordnete Ferdinand de Morcerf, zog es vor, sich das Leben zu nehmen. Gespräch mit Mercedes hatte Edmond, den alle Welt nur als Graf von Monte Cristo kannte, sehr nachdenklich gemacht. Es war, als hätte eine unsichtbare Kraft den gutmütigen, den arglosen, den vertrauensvollen jungen Mann, der er einst gewesen war, wieder zum Leben erweckt. Er erinnerte sich noch genau jener Worte, die der Abbé Faria einst im Kerker zu ihm gesprochen hatte. Ach, Edmond. Begreif doch endlich, dass gesellschaftliche Macht sich auf Misstrauen gründet und dass es dem Mächtigen daher als völlig abwegig erscheint, sich diese ausgerechnet durch einen Akt des Vertrauens zu sichern. War er inzwischen nicht selbst zu einem jener Mächtigen geworden, die sich des Misstrauens des eigenen wie des der anderen unerbittlich bedienten, um ihre Ziele zu erreichen und die damit letztendlich auch ihre Macht sicherten? Allein der Gedanke verursachte ihm ein kaltes Grauen. Aber etliche der Lunden, die der Graf von Monte Cristo in kühler Berechnung in Brand gesetzt hatte, waren nicht mehr zu löschen. Sie würden unerbittlich weiterbrennen und über kurz oder lang gewaltige Explosionen auslösen. Angeklagter, ich stelle hiermit fest, dass Sie dem Hohen Gericht Ihren Namen nicht nennen wollen. Aber dessen ungeachtet klage ich Sie des Mordes an. Begangen am Schneider Caderousse, Monsieur. Im vergangenen Monat. Richtig. Monsieur de Villefort, der Prokurator des Königs, war bei diesem Prozess nicht recht bei der Sache. Denn erst am Vormittag hatte er sich entschlossen, ein größeres Problem im eigenen Haus ein für allemal aus der Welt zu schaffen. In der vorangegangenen Nacht war der Diener seines Vaters wie aus heiterem Himmel eines grausamen Todes gestorben, vergiftet, wie Dr. Avrigny bestätigt hatte. Und ganz offensichtlich war das geplante Opfer nicht der Diener, sondern sein Vater selbst gewesen. Villefort hegte schon seit geraumer Zeit einen bösen Verdacht. Und am Vormittag nun hatte er seine Gemahlin endlich zur Rede gestellt. Keine seiner Anschuldigungen hatte sie abgestritten. Im Gegenteil, als er sie bezichtigt hatte, durch die Morde an den Eltern und am Schwiegervater das Erbe des eigenen Sohnes zu mehren, da hatte sie nur bedeutungsvoll mit dem Kopf genickt. Um die Ehre des Hauses Villefort nicht zu beflecken, hatte er seiner Frau dringend geraten, ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen. Andernfalls sehe er sich, als Prokurator des Königs, gezwungen, persönlich Anklage gegen sie zu erheben. Ihr Alter, Angeklagter? Demnächst 21, Monsieur. Ich wurde geboren in der Nacht vom 27. auf den 28. September. Geburtsort? Auteuil, bei Paris. Beruf? Zunächst war ich Fälscher, später Dieb und nun bin ich wohl ein Mörder. Und warum wollen Sie uns Ihren Namen nicht nennen? Weil ich meinen Namen nicht weiß. Aber den Namen meines Vaters, den kann ich Ihnen sagen. Und der lautet? Monsieur de Villefort, Prokurator des Königs. Wenn mich nicht alles täuscht, sind Sie mein Vater, Monsieur. Der gewitzte Taktiker, der kluge Stratege, der vorausschauende Planer, der Prokurator des Königs, Monsieur de Villefort. Er gab sich kampflos geschlagen. Zu sehr hatten die vergangenen Tage und Wochen seinem Nervenkostüm zugesetzt. Und als Benedetto, der totgeglaubte Spross aus einer längst vergessenen Liebschaft, dann damit begann, Einzelheiten über das Haus in Auteuil, das Zimmer mit dem roten Damast, die geheime Treppe in den Garten zu berichten, da streckte Villefort die Waffen. Und er erkannte den Angeklagten im bis auf den letzten Platz gefüllten Gerichtssaal und in Anwesenheit des Gerichtspräsidenten als seinen Sohn an. Wenig später eilte der verstörte Villefort vom Gericht nach Haus. Zu Fuß, als ein gebrochener Mann. Als er schwer atmend die Eingangshalle betrat, schien ihm das Haus seltsam öde und leer. Wie ausgestorben. Im oberen Stockwerk fand er im Schlafzimmer seine Frau. Sie war tot. Und dies erschien ihm plötzlich so unendlich sinnlos. Hatte er doch selbst dafür gesorgt, dass die Ehre des Hauses Villefort fortan für immer beschmutzt sein würde. Im Nachbarzimmer fand er Edouard, seinen 8-jährigen Sohn. Und auch seinem jungen Leben hatte die Mutter ein Ende gesetzt. Aber das nahm er nur noch durch einen immer dichter werdenden Schleier wahr, durch den die Wirklichkeit um ihn herum allmählich entschwand. Und dann hatte Monsieur de Villefort, der Prokurator des Königs, endgültig den Verstand verloren. Thank you. bliebe noch das Schicksal des Monsieur de Danglars nachzutragen. Und der kam vergleichsweise glimpflich davon. Pünktlich hatte er dem Grafen von Monte Cristo die gewünschten Beträge ausgezahlt, bis sich die Summe auf mehr als 5 Millionen Francs belief. Ebenso pünktlich hatte er die betreffenden Wechsel bei Thompson & French eingelöst. Dann packte er seine Koffer, verstaute darin die 5 Millionen und machte sich bei Nacht und Nebel ins Ausland davon. Kurz, er beklaute seine eigene Bank. Wenig später soll er einer berüchtigten italienischen Räuberbande in die Hände gefallen sein, die ihn zwar bis aufs letzte Hemd ausraubte, ihm aber das Leben ließ. Wie sich noch später herausstellte, soll der Graf von Monte Cristo zum Anführer dieser Bande ein durchaus freundschaftliches Verhältnis gepflegt haben. Die 5 Millionen jedenfalls wurden auf Heller und Pfennig sowie im Namen Danglars den Waisenhäusern von Paris gespendet. Mercedes? Sie soll sich mit ihrem Sohn Albert in der Nähe von Marseille niedergelassen haben und sehr zurückgezogen in einem der Landhäuser des Grafen leben. Mietfrei, versteht sich. Und der Graf selbst? Jener Mann, der in seiner Jugend einmal Edmond Dantès gewesen war und den ein seltsames Schicksal zum Grafen von Monte Cristo machte? Es heißt, dass er den größten Teil seines ungeheuren Vermögens zu zwei gleichen Teilen zwei jungen Leuten überlassen habe. Maximilian, dem Sohn des Reeders Morel, und Valentine, der Tochter Villeforts aus erster Ehe. Der Herr wäre sicher auch dir umso wohler gesonnen, wenn du deinen Reichtum klug und weise verwenden würdest. Und dann sei der Graf von Monte Cristo in Begleitung von Haydée, der schönen Griechin und Tochter Ali Paschas, auf einem stolzen Schiff in Richtung Westen gereist. So erzählt man sich. Doch gesehen wurden die beiden seit jener Zeit von niemandem mehr. Weder der Graf von Monte Cristo noch Edmond Dantès.